übertragen aus dem Wiener Konzerthause eine Feierstunde anlässlich des 2. Jahrestages der Wiedervereinigung der Ostmark mit dem Deutschen Reiche mit einer Rede des Reichsleiters Matthias Rosenberg. Und den brausenden Jubel der Tausende und Abertausende von Volksgenossen, die heute vor und im Konzerthause versammelt sind, ist jetzt Gauleiter Reichskommissar Bürsche mit dem Reichsleiter Matthias Rosenberg hier im Wiener Konzerthause eingetroffen. Dieser denkwürdige Saal, in dem vor 2 Jahren Gauleiter Bürsche die historische Meldung an den Führer ergehen ließ von der gewaltigen Volksabstimmung. Dieser Saal, der so viele Kundgebungen auch in den nationalen Kampfzeiten dieser Stadt und dieses Gaues mitgemacht hat, ist heute wieder der Schauplatz einer Feierstunde. Eine Feierstunde, die zunächst ihre Einleitung findet mit Fanfare der HJ und mit einer Ansprache namens der alten Kämpfer von Parteigenossen in der Standartenführerplatz. Reichsleiter, Gauleiter, Kameraden. Im Namen des Gauleiters und der Kämpfer der Ostmark begrüße ich Sie, Reichsleiter, an dem uns heiligen 13. März und danke Ihnen dafür, dass Sie, dessen Name ein Begriff ist, als Mitkämpfer und Beauftragter des Führers für die weltanschauliche Erziehung gerade an diesem Tag zu uns sprechen. Der Schicksalskampf des Reiches, das selbstverständliche, stets wache Gebot der unbedingten Pflichterfüllung lässt unser Volk jetzt nur in die Zukunft blicken, in der wir unerschütterlich und mit jener gläubigen Zuversicht die Berge versetzt, das Morgenrot deutscher Erfüllung, die Freiheit des sozialen Deutschlands sehen. Solche Zeichen des Gebotes der Tat sind an sich wenig geeignet, Stille zu halten und der Vergangenheit zu gedenken. Und dennoch leiten wir das Recht für unsere heutige Feier aus zwei Erwägungen ab. Der Größe des Ereignisses für uns Ostmärker und der Kraftquelle dieser ostmärkischen Kampfjahre für die deutsche Zukunft. Zu groß war die Erfüllung, die unserer glückhaften Generation wurde, dass sie vom Schicksal aus erkoren war zu ernten, worum eine Geschlechterfolge von Jahrhunderten vergebens rang und opferte. Walter von der Vogelweide sang hier in Wien von deutscher Einheit. Prinz Eugen predigte Deutschland. Das Heldenjahr 1809 wurde untermauert von der Sehnsucht nach dem Reich. Unter der Decke metternichischen Absolutismus glimmte in dieser Stadt der deutsche Gemeinschaftstraum. Das Revolutionsjahr 48 sah Plakate an den Wiener Häusern mit den Worten: Wir wollen ein einiges Deutschland, ein deutsches Österreich, nicht auf- noch untergehend in jenem, sondern mit ihm und durch Deutschland bestehen. 1870-71, Grillparzer, Ritter von Schönerer, 1914, was wollte die Ostmark den Jahren, in all diesen Männern und in all diesen Kämpfen? Deutschland. Stolze Beiträge zum Reichsgedanken. Geschrieben aus dem Blut der Ostmarkdeutschen, erlebt aus dem Schicksal deutschen Grenzlandes. Und wir, die lebendige Generation, durften Zeitgenossen Adolf Hitlers werden. Diese Stadt darf den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, zur Vollendung dieser Persönlichkeit aus ihrem Schicksal heraus ihr Teil beigesteuert zu haben. Und die Kämpfer durften Wegbereiter der Tat des 13. März 1938 werden. Leiten wir das Recht zur heutigen Feier auch im Kanonendonner unserer Geschütze ab, während die Unbedingtheit des Kampf- und Opferwillens und die Größe unserer Opfer uns ein Recht gibt, in dieser heroischen Zeit mit einer Weihestunde des Gedenkens an die jüngste Vergangenheit bestehen zu können. Losgesprengt vom Reich und nach dem Willen der damaligen Herren der Erde sollte diese Ostmark nach dem Weltkrieg Bollwerk aller internationalen Bestrebungen so lange sein und bleiben, bis der Zermürbungsprozess von Versailles das Reich in seine Knochen aushöhlte, um dann von hier aus Deutschland mit allen finsteren Gewalten von gestern zu überziehen. Groß und gefährlich das Konzept, listig und grausam seine Durchführung. Während nun aber die Stimme des Blutes und die Forderungen der Geschichte aufrüttelten und in demokratischer Unzulänglichkeit Keimzellen nationaler Ehre und Würde schufen, drang aus den benachbarten Bayern eine Stimme in die Finsternis, die Rufer, Mahner und Sammler wurde. Wie ein Lauffeuer ging es durch die Alpen, über den Nibelungenstrom bis nach Wien und sammelte, was in unzulänglichen Teilen versprengt, demselben Ziel zustrebte. Deutschland, erwache! Je größer die Not, je tiefer die Scham, je ehrloser die Führung, desto lauter wurde diese Stimme, desto mehr Herzen schlug sie in ihren Bann, desto mehr Fäuste ballten sich zum Kampf um die Erhebung. Das Wort des Führers zündete in seiner engeren Heimat. Den Versuchen jenseits des stetig anschwellenden Stromes der NSDAP, durch bürgerliche Parteien auf lächerlicher mittlerer Linie dem rasenden Sturz nach abwärts zu begegnen, werden am 15. Juli 1927 die Flammen marxistischen Aufruhrs im brennenden Justizpalast entgegengeschleudert. Über den Wogen eines latenten Bürgerkrieges erhebt sich die am Beginn des Jahres 1930 neu organisierte NSDAP, die zunächst versucht, auf dem Boden der gegebenen Verfassungsmöglichkeiten ihre Kräfte zu gruppieren. Der Hexensabbat parlamentarischer Regierungsumgruppierungen geht zunächst weiter. 600.000 Arbeitslose, sinkende Steuereinnahmen, Selbstmordrekorde und leere Wiegen sind das äußere Bild eines Landes, in dem am 24. April 1932 trotz demokratischer Wahlgeometrie in allen Landtagswahlen Scharen von Nationalsozialisten in die Körperschaften entsendet werden. Damit stößt die NSDAP in die Ebene des internationalen Kräftespieles der Ostmark vor. 4 Wochen später bereits ist der Mann gefunden, der dazu ausersehen ist, diese Flammen im Innern der Bastion auszutreten, Dr. Dollfuss, der die einem jüdischen Gehirn entsprungene Phrase von der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit Österreichs zu predigen hatte und in einem sogenannten österreichischen Kurs das Schimpflichste vollbrachte, dem bis hin als Joch empfundenen Zwangsdiktat von Saint-Germain eine innerösterreichische Bestätigung zu verschaffen. Ein Schrei der Empörung ging durch die Reihen der Männer und Frauen deutscher Ehre im Rahmen der NSDAP, deren Kampf und Opfer der Tilgung dieser Schmach galt. Größer wurde der Behauptungs- und Befreiungswille, tiefer die Opferbereitschaft und härter die Faust. Der Nationalsozialismus wurde nun nicht mehr gepredigt und getrommelt, sondern erlebt und erlitten. Am 4. März 1933 wurde eine lächerliche Parlamentskomödie zum äußeren Anlass für die Abkehr von der Verfassung, womit die Regierung zur Diktatur gegen den Willen des Volkes wurde. Eine sogenannte Volksbewegung, die in ihren äußeren Umrissen eine groteske Formalkopie der NSDAP war, und am 20. Mai 1933 angeordnet wurde, sollte als vaterländische Front nach außen hin die Repräsentation einer Volksmeinung vortäuschen. Am Am 19. Juni 1933 endlich wird zum vermeintlichen Entscheidungsschlaf gegen den verhassten Gegner ausgeholt und die NSDAP nach hoffnungsvollen stürmischen Entwicklungsansätzen für das ganze österreichische Bundesgebiet verboten. Nun beginnt das Heldenkapitel der österreichischen Illegalen, das dereinst als Ruhmesblatt deutscher heroischer Gesinnung in die Geschichte unseres Volkes eingehen wird. Der Katholikentag vom September 1933 zu Wien und sein Abschluss auf dem Trabrennplatz soll die Grundsätze des neuen Staatsprogrammes im Sinne der Enzyklika Quadragesimo Anno festlegen. Am 22. Dezember 1933 entkleidet sich der politische Katholizismus im Weihnachtshirtenbrief aller bishin geübten Tarnung, um seinerseits den Weg der Gotteslästerung ungeschminkt mitzumachen. Die Disziplin der unter steigendem Druck gesetzten NSDAP wird auf eine harte Probe gestellt, als zwischen dem 12. und 15. Februar 1934 die Regierung offen den Kampf gegen die Arbeiterschaft führt, um sie im Weichbild der Stadt mit Maschinengewehren und Feldgeschützen zu den Segnungen des christlichen Ständestaates zu bekehren. Groß war die Verlockung, dem verhassten Gegner durch Zweckverbindung mit dem Marxismus den Gar auszumachen. Die Reinhaltung der Grundsätze und die Notwendigkeit der klaren Kampfesfronten schloss aber diesen Zweckverband im Innern des Landes aus. So konnte sich nach Niederringung der Marxisten der volle Hass und der klare Vernichtungswille gegen den zweiten Gegner in voller Schärfe auswirken. Ein Verfassungsbruch sondergleichen wurden die Beschlüsse des Rumpfparlamentes vom 30. April 1934, die zusammen mit einem Konkordat mit dem Heiligen Stuhl von der beschlussunfähigen christlich-sozialen Minderheitsfraktion des Parlamentes zur Verfassungsgrundlage erhoben wurden. Vergeblich halten die prophetischen Worte des Sprechers der Großdeutschen Partei, Professor Popper, durch den Saal am Franzensring. Die so durch Eidbruch legitimierte sogenannte Regierung steigerte nun den Druck gegen die NSDAP und ihre Träger, bis als Krönung der Knebelung am 18. Juni 1934 die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren wieder eingeführt und die Errichtung von Schnellgerichten zur Ausrottung der NSDAP beschlossen wurde. Da musste der Versuch unternommen werden, aus eigener Kraft, aus der geballten Empörung des Volkes selbst heraus, die Pest zu bezwingen, da es die Ehre des Volkes forderte und nach weiteren Zuwarten jede diesbezügliche Hoffnung fallen gelassen werden musste. Am 25. Juli 1934 zogen um die Mittagsstunde 154 beherzte Männer in das Regierungsgebäude mit dem einzigen Willen, ohne Blutvergießen dieser Schmach ein Ende zu setzen. Der Besetzung des Regierungsgebäudes folgte eine allgemeine spontane Volkserhebung im ganzen Lande. Aber noch einmal wurde der lodernde Freiheitswille durch die organisierte Waffengewalt niedergeknüppelt. Im Blut wurde für den Aufstieg deutscher Herrlichkeit sind und bleiben. Reichsleiter, Parteigenosse Rosenberg, ich bitte Sie nun, zu uns zu sprechen.